SWR 2 Hörspiel. Empfänger unbekannt. Die Vorlage des folgenden Hörspiels erschien erstmals 1938 in der September-Oktober-Ausgabe der New Yorker Zeitschrift Story. Der Briefroman von Cressman Taylor, einer jungen unbekannten Autorin, die bis dahin als Werbetexterin gearbeitet hatte, schildert die Beziehung zweier Männer, einer in den USA, einer in Deutschland lebend. Die anfängliche Freundschaft verändert sich unter dem Einfluss des Nationalsozialismus. Die Publikation des Textes erregte große Aufmerksamkeit in den USA. Innerhalb weniger Tage war die Auflage der Zeitschrift vergriffen, Leser fertigten Kopien an, um sie an Freunde weiterzureichen. Und kurze Zeit später veröffentlichte Reader's Digest eine gekürzte Fassung für sein Millionenpublikum. Erster Briefumschlag. Empfänger: Martin Schulze, Schloss Ranzenburg, München, Deutschland. Absender: Schulze Eisenstein Galleries, San Francisco, California, USA. Poststempel: San Francisco, California, 11. November 1932, 14 Uhr. Empfänger unbekannt von Cressman Taylor aus dem Amerikanischen von Heidi Zerning. Schulze Eisenstein Galleries, San Francisco, California, USA. San Francisco, den 11. November 1932. Herrn Martin Schulze, Schloss Ranzenburg, München, Deutschland. Mein lieber Martin, du bist wieder daheim, wie ich dich beneide. Ich bin zwar seit meiner Studentenzeit nicht mehr die Linden entlang spaziert, aber unter den Linden, das klingt für mich immer noch wie ein Zauberspruch. Die Weite der geistigen Freiheit, die Gespräche, die Musik, die fröhliche Kameradschaft. Inzwischen ist ja auch Schluss mit dem Junkergehalse, mit der preußischen Arroganz und dem Militarismus. Du kehrst in ein demokratisches Deutschland zurück, ein Land durchdrungen von Kultur, ein Land, das in die politische Freiheit aufbricht. Dort wird es sich gut leben lassen. Deine neue Anschrift ist beeindruckend und ich freue mich, dass die Überfahrt für Elsa und die Sprösslinge angenehm war. Ich dagegen bin nicht so glücklich. Seit eurer Abreise fühle ich mich besonders an den Sonntagvormittagen einsam, ein eiserner Junggeselle ohne Ziel. Mein amerikanischer Sonntag spielt sich jenseits des großen Meeres ab, das ich in Gedanken überspringe. Das große alte Haus auf dem Hügel, dein warmherziger Willkommensgruß, ein Tag, den wir nicht gemeinsam verbringen, ist kein vollendeter Tag, versicherst du mir. Und unsere liebe, lustige Elsa, die mir strahlend entgegenkam, meine Hand ergriff und rief Max, Max und ins Haus lief, um meinen Lieblingsschnaps zu entkorken. Und dann erst die prächtigen Jungen, besonders dein hübscher kleiner Heinrich. Bis ich ihn wieder sehe, wird er ein erwachsener Mann sein. Und diese Abendessen kann ich hoffen, eines Tages noch einmal so zu speisen wie bei euch. Jetzt gehe ich in ein Restaurant und über meinem einsamen Roastbeef kommen mir Erinnerungen an gebackene Schinken in Burgundersoße, an dampfende Spätzle und an köstlichen Spargel. Nein, ich werde mich niemals mit meiner amerikanischen Kost abfinden. Und dann die Weine, die so behutsam von deutschen Schiffen an Land gebracht wurden. Und unsere Trinksprüche, als wir uns zum 4. und 5. und 6. Mal zuprosteten. Natürlich hattest du recht, wieder nach Deutschland zu gehen. Trotz deines Erfolges hier bist du nie richtiger Amerikaner geworden. Und nachdem die Galerie so gut eingeführt ist, ist es nur richtig, dass du deine Jungs in ihrer Heimat zur Schule schickst. Und Elsa hat sich all die Jahre lang immer nach ihrer Familie gesehnt und die wird auch dich jetzt mit offenen Armen aufnehmen. Der mittellose junge Künstler ist nun der Wohltäter der Familie geworden. Auch dies wird dir ein stiller kleiner Triumph sein. Die Geschäfte laufen weiterhin ausgezeichnet. Mrs. Levine hat den kleinen Picasso tatsächlich zu unserem Preis gekauft, wozu ich mir gratuliere. Und ich habe die alte Mrs. Fleshman inzwischen so weit, die abscheuliche Madonna für ihre Sammlung in Erwägung zu ziehen. Ich werde mich hüten, ihr zu sagen, irgendein Stück ihrer Sammlung sei schlecht, denn sie sind alle miserabel. Mir fehlt jedoch dein Fingerspitzengefühl dafür, reichen alten Jüdinnen etwas zu verkaufen. Ich kann Sie davon überzeugen, dass Ihr Geld hervorragend angelegt ist, aber nur du hattest diesen feinsinnigen Zugang zu einem Kunstwerk, der Sie entwaffnet hat. Außerdem trauen Sie wohl nie so ganz einem anderen Juden. Gestern erhielt ich einen erfreulichen Brief von Gisela. Sie schreibt, ich könne bald sehr stolz auf meine kleine Schwester sein. Sie spielt in einem neuen Stück in Wien die Hauptrolle und die Kritiken sind ausgezeichnet. Ihre entmutigenden Jahre an kleinen Provinztheatern beginnen Früchte zu tragen. Das arme Kind, es war nicht leicht für sie, aber sie hat sich nie beklagt. Sie lässt sich eben nicht unterkriegen und schön ist sie, das muss man ihr lassen und hoffentlich auch begabt. Sie hat sich sehr freundschaftlich nach dir, Martin, erkundigt, ohne eine Spur von Verbitterung, denn die vergeht schnell, wenn man so jung ist wie sie. Ein paar Jahre und die Verletzung ist nur noch eine Erinnerung. Und natürlich traf keinen von euch beiden eine Schuld. Solche Dinge sind wie Sommergewitter. Einen Augenblick lang wird man durchgeschüttelt und fühlt sich diesen Kräften vollkommen hilflos ausgeliefert. Aber dann kommt die Sonne wieder hervor und obwohl ihr es beide nicht ganz vergessen habt, überdauert nur noch das Liebliche und nicht das Leid. Ihr würdet es beide nicht anders wollen und ich noch viel weniger. Ich habe Gisela noch nicht geschrieben, dass du wieder in Europa bist, aber wenn es dir recht ist, werde ich es vielleicht tun. Denn es fällt ihr nicht leicht, neue Freundschaften zu schließen und ich weiß, sie wäre froh, alte Freunde in ihrer Nähe zu wissen. 14 Jahre sind nun seit dem Krieg vergangen. Ist dir das Datum aufgefallen? Welch weiten Weg haben wir als Völker seitdem zurückgelegt, nach so viel Hass und Feindschaft. Noch einmal, mein lieber Martin, seinen Gedanken von mir umarmt, grüße mir ganz herzlich Elsa und die Jungs und glaube mir, ich bleibe immer dein treuer Max. Schloss Ranzenburg, München, den 10. Dezember 1932. Mr. Max Eisenstein, Schulze Eisenstein Galleries, San Francisco, California, USA. Max, mein treuer alter Gefährte. Der Scheck und die Abrechnung sind pünktlich bei mir eingegangen. Vielen Dank. Du brauchst mir nicht solche detaillierten Aufstellungen zu schicken. Du weißt, dass ich mit allem einverstanden bin, was du tust, und hier in München bin ich mehr als ausgelastet. Wir haben uns endlich eingerichtet, aber welch ein Wirbel. Auf das Haus hatte ich es, wie du weißt, schon lange abgesehen und ich konnte es erstaunlich günstig erwerben. 30 Zimmer. Dazu ein Park von 4,5 Hektar. Dir würden die Augen übergehen. Dabei kannst du dir gar nicht ausmalen, wie arm mein trauriges Vaterland jetzt ist. Die Gesindehäuser, Stallungen und Nebengebäude sind sehr geräumig. Und stell dir vor, wir beschäftigen hier 10 Dienstboten für dasselbe Gehalt, das wir unseren beiden Leuten in San Francisco bezahlt haben. Die Wandteppiche und Kunstwerke von drüben machen sich hier prächtig, ebenso einige andere ausgesuchte Möbel, die ich mir sichern konnte, sodass wir sehr bewundert, um nicht zu sagen, beneidet werden. 4 vollständige Service aus edelstem Porzellan habe ich aufgekauft, nebst zahlreichen Kristallgläsern, ferner ein komplettes Silberservice, von dem Elsa hell entzückt ist. Ach. Und Elsa, sie ist zuweilen herrlich. Ich weiß, du wirst mit mir darüber lachen können. Ich habe ihr ein riesiges Bett gekauft. Ein Bett von dieser Größe hat es noch nicht gegeben. 2x so groß wie ein Doppelbett mit hohen geschnitzten Bettpfosten. Die Laken mussten extra angefertigt werden, denn es gab keine passenden zu kaufen. Und sie sind aus Leinen, ihre ersten Betttücher aus feinem Leinen. Elsa weiß ich gar nicht zu lassen und ihre alte Großmutter steht kopfschüttelnd da und grummelt, »Nein, Martin, nein, wie hast du es weit gebracht und jetzt musst du Acht geben, sonst wird sie dir so dick, dass sie hineinpasst.« »Ja«, sagt Elsa, »noch 5 Jungen und ich werde es bequem ausfüllen.« »Und das wird sie auch, Max.« »Die Jungen haben 3 Ponys, obwohl Karl und Wolfgang noch zu klein sind, um darauf zu reiten, und einen Hauslehrer.« Ihr Deutsch ist sehr schlecht, zu stark mit Englisch durchsetzt. Für Elsas Familie ist das Leben jetzt nicht so leicht. Die Brüder sind Akademiker in freien Berufen, hochgeachtete Leute, aber sie müssen sich alle ein enges Haus teilen. Wir kommen ihnen vor wie amerikanische Millionäre. Und wenn wir davon auch noch weit entfernt sind, so gehören wir mit unseren amerikanischen Einkünften hier doch zu den Wohlhabenden. Bessere Lebensmittel sind für die einfachen Leute unerschwinglich. Und es gibt allenthalben politische Unruhen, auch jetzt noch unter unserem ehrwürdigen Reichspräsidenten Hindenburg, einem feinsinnigen Liberalen, den ich sehr bewundere. Alte Bekannte drängen mich bereits, Ich soll mich hier in der Kommunalpolitik engagieren. Ich ziehe das in Erwägung. Es kann für uns durchaus von Vorteil sein, wenn ich in dieser Stadt ein öffentliches Amt bekleide. Was dich angeht, mein guter Max, so haben wir dich allein zurückgelassen, das ist wahr. Aber du darfst darüber nicht zum Misanthropen werden. Nimm dir so schnell wie möglich eine nette, kleine, dralle Frau, die dich umhegt und verwöhnt und dir gute Laune anfüttert. Das ist mein Rat an dich. Und er ist gut, obwohl ich lächeln muss, während ich ihn niederschreibe. Du berichtest von Gisela, sie hat also Erfolg, die Süße. Ich freue mich mit dir, obwohl es mich auch jetzt noch schmerzt, wie sie sich durchbeißen muss, eine junge Frau so ganz allein. Wie jedermann sehen kann, ist sie geschaffen für den Luxus, für ein liebevolles Heim und ein schönes, erfülltes Leben, in dem der Wohlstand den Freiraum für das Schöngeistige bietet. In ihren dunklen Augen spiegelt sich eine weiche, tapfere Seele, aber es gibt auch eine unerbittliche Stärke und etwas Wagemutiges in ihr. Sie ist eine Frau, die nichts leichtfertig tut und sich nicht leichten Herzens herschenkt. Ach, mein lieber Max, ich verrate mich wieder einmal. Obwohl du während unserer stürmischen Affäre geschwiegen hast, weißt du, dass mir die Entscheidung nicht leicht gefallen ist. Du hast mir, deinem Freund, nie Vorwürfe gemacht, als deine kleine Schwester gelitten hat, und ich habe immer gespürt, du wusstest, wie entsetzlich auch ich litt. Ganz furchtbar sogar. Aber was sollte ich machen? Da waren Elsa und meine Söhnchen. Trotzdem empfinde ich immer noch Zärtlichkeit für Gisela, die auch anhalten wird, wenn sie einen viel jüngeren Mann zum Gatten oder Geliebten genommen hat. Die alte Wunde ist verheilt, aber manchmal pocht noch die Narbe, mein Freund. Bitte, ich möchte, dass du ihr meine Adresse gibst. Von Wien ist es gar nicht weit hierher, und sie soll das Gefühl haben, dass ihr ganz in der Nähe ein gastfreundliches Haus immer offen steht. Außerdem weiß Elsa nichts von den alten Gefühlen zwischen uns, und du weißt ja, welch einen warmherzigen Empfang sie deiner Schwester bereiten würde, wie dir selbst natürlich auch. Ja, du musst ihr berichten, dass wir hier sind, und ihr gut zureden, dass sie sich bald mit uns in Verbindung setzt. Gratuliere ihr bitte recht herzlich von uns zu ihrem schönen Erfolg. Elsa bittet mich, dich von ihr zu grüßen, und Heinrich möchte seinem Onkel Max auch Hello sagen. Wir vergessen dich nicht, Maxel. Von ganzem Herzen der Deine. Martin. Schulze Eisenstein Galleries, San Francisco, California, USA. San Francisco, den 21. Januar 1933. Herrn Martin Schulze, Schloss Ranzenburg, München, Deutschland. Mein lieber Martin, mit Freuden habe ich Gisela deine Adresse geschrieben. Sie muss ihr in Kürze zugehen, falls sie sie nicht schon erhalten hat. Was wird das für ein fröhliches Fest, wenn sie euch, meine Lieben, wieder sieht? Ich werde in Gedanken bei euch sein und im Herzen mitfeiern, als wäre ich dabei. Du erwähnst die Armut drüben. Auch hier sind die Verhältnisse in diesem Winter nicht einfach, aber das ist natürlich nicht zu vergleichen mit der Not in Deutschland. Du und ich, wir haben Glück, dass die Galerie so gut läuft. Natürlich müssen auch einige unserer Käufer sich ein wenig einschränken, aber selbst wenn sie nur halb so viel kaufen wie bisher, kommen wir immer noch gut zurecht. Ohne Grund zu Jubel, doch sorgenfrei. Die Ölbilder, die du geschickt hast, sind sensationell. Und die Preise sind unglaublich. Ich werde im Nu dafür Abnehmer finden, mit turmhohen Profiten. Und die grässliche Madonna ist auch weggegangen. Jawohl, an die alte Mrs. Fleschmann. Mir stockte der Atem, als sie mit kunstverständigem Scharfblick den Wert des Bildes erkannte. Wie habe ich gezögert, einen Preis zu nennen? Sie habe mich in Verdacht, einen anderen Kunden in der Hinterhand zu haben, also nannte ich eine unverschämte Summe. Sie griff sofort zu, stellte den Scheck aus und lachte sich dabei noch ins Fäustchen. Was für Freudensprünge ich gemacht habe, als sie diese Scheußlichkeit davontrug, weißt nur du allein. Ach, Martin, oft schäme ich mich dafür, dass ich über so bedeutungslose Siege derart frohlocke. Du in Deutschland mit deinem Schloss und deinem vor Elsas Familie zur Schau gestellten Reichtum und ich hier in Amerika, der ich mich diebisch freue, weil ich eine schrullige alte Frau dazu beschwatzt habe, eine Monstrosität zu kaufen. Welch ein Lebenshöhepunkt für zwei Männer von 40 Jahren. Sind wir nur dazu auf der Welt, um Geld zusammenzuscharren und dann vor aller Augen damit zu protzen? Ich nehme mich selbst immer wieder streng ins Gebet, aber dann mache ich weiter wie zuvor. Leider, wir stecken alle in derselben Tretmühle. Wir sind eitel und wir sind unredlich, weil wir uns gezwungen sehen, über andere eitle und unredliche Menschen zu triumphieren. Wenn ich Mrs. Fleshman nicht unseren Schund verkaufe, wird ihr ein anderer etwas noch Schlimmeres andrehen. Mit diesen Zwängen müssen wir uns eben abfinden. Aber es gibt noch eine andere Sphäre, die für uns immer das Wahre bereithält, vertraute Atmosphäre im Haus eines guten Freundes, wo wir unsere kleinen Eitelkeiten ablegen und Wärme und Verständnis finden, wo kleinmütiger Eigennutz unmöglich ist und wo guter Wein, ein gutes Buch und gute Gespräche dem Leben einen anderen Sinn geben. Dort haben wir etwas geschaffen, das von nichts Unwahrem berührt werden kann. Wir sind zu Hause. Wer ist eigentlich dieser Adolf Hitler, der jetzt in Deutschland auf dem Weg an die Macht zu sein scheint? Was ich so über ihn lese, gefällt mir gar nicht. Umarme die jungen Dachse und unsere wunderbare Elsa wie immer herzlich. Dein Max. Schloss Ranzenburg, München, den 25. März 1933. Mr. Max Eisenstein, Schulze Eisenstein Galleries, San Francisco, California, USA. Mein guter alter Max, du hast natürlich von den jüngsten Ereignissen in Deutschland gehört und willst bestimmt wissen, welchen Eindruck wir haben. Um ehrlich zu sein, Max, ich glaube, in vieler Hinsicht ist Hitler ein Segen für Deutschland, wenn ich mir auch in manchem noch unsicher bin. Er leitet jetzt als Reichskanzler die Regierungsgeschäfte und wahrscheinlich wäre selbst Hindenburg nicht mehr in der Lage, ihn zu entmachten, zumal er sich gezwungen sah, ihn in dieses Amt zu berufen. Der Mann ist wie ein elektrischer Schlag. Stark, wie nur ein begnadeter Redner und Fanatiker es sein kann. Aber ich frage mich, ist er ganz zurechnungsfähig? Seine braunen Hemden sind nichts als gemeiner Pöbel. Sie plündern und betreiben neuerdings eine infame Judenhetze. Aber das sind wohl nur Randerscheinungen, ein leichter Schaum an der Oberfläche, der ja immer hochkocht, wenn eine große Bewegung zu sieden beginnt. Denn ich sage dir, mein Freund, es geht aufwärts, aufwärts. Die Menschen überall sind wie neu belebt. Man spürt es auf den Straßen und in den Geschäften. Sie haben die alte Verzweiflung abgestreift wie einen zerschlissenen Mantel. Die Menschen hüllen sich nicht mehr in Schande, sie hoffen wieder. Vielleicht ist ein Ende dieser Armut und dieses Elends in Sicht. Etwas, ich weiß nicht was, wird geschehen. Ein Führer ist erkoren. Doch im Stillen frage ich mich, wohin wird er uns führen? Wenn die Verzweiflung ins Gegenteil umschlägt, führt sie uns oft in die Irre. Öffentlich äußere ich solche Zweifel natürlich nie. Ich bin jetzt Amtsträger und diene der neuen Macht und blase sehr laut in ihr Horn. Wir Staatsbedienstete, die wir mit heiler Haut davonkommen wollen, treten jetzt so rasch wie möglich den Nationalsozialisten bei. So nennt sich Hitlers Partei. Aber das ist nicht nur ein Notbehelf, es ist mehr. Ein Gefühl, dass wir Deutsche unsere Bestimmung gefunden haben und dass die Zukunft uns auf einer gewaltigen Woge emporträgt. Auch wir müssen uns bewegen, wir müssen mit ihr gehen. Obwohl manches Unrecht geschieht. Die Rollkommandos der SA feiern ihre kleinen Siege und hinterlassen blutige Köpfe und traurige Herzen. Aber diese Dinge gehen vorüber. Wenn das angestrebte Ziel nur das Richtige ist, gehen sie vorüber und werden bald vergessen sein. Die Geschichte schlägt eine neue Seite auf. Ich frage mich nur, und dir kann ich sagen, was ich hier sonst niemandem sagen kann. Ist es das richtige Ziel? Sind wir auf einem guten Weg? Denn du weißt, Max, seit ich zurückkam, habe ich diese notleidenden Menschen meines Volkes gesehen, habe erfahren, welch unsägliches Elend über sie gekommen ist. Jahrelang immer weniger Brot, der Körper nur noch Haut und Knochen, alle Hoffnung erloschen. Der Treibsand der Verzweiflung hielt sie fest. Er stand ihnen bis an die Kehle. Und dann, unmittelbar bevor sie zugrunde gingen, kam ein Mann und zog sie heraus. Der Freudentaumel der Erlösung hat sie ergriffen, fast beten sie ihren Retter an. Aber wäre der Retter ein anderer gewesen, sie hätten es genauso gehalten, gebe Gott, dass der, dem sie da so freudig folgen, ein wahrer Führer ist und nicht ein schwarzer Engel. Nur dir allein, Max, sage ich, ich weiß es nicht, aber ich hoffe. So viel zur Politik. Nun zu uns. Wir genießen unser neues Zuhause in vollen Zügen und empfangen oft Gäste. Heute Abend zum Beispiel geben wir ein Bankett für 28 Personen, auf dem auch der Bürgermeister unser Gast sein wird. Vielleicht leben wir auf etwas zu großem Fuß, aber das ist, meine ich, verzeihlich. Elsa hat ein neues Abendkleid aus blauem Samt und steht fürchterliche Ängste aus, es könnte nicht weit genug sein. Sie ist wieder schwanger. Das ist die richtige Methode, die Ehefrau zufriedenzustellen, Max. Wenn sie ein Kind nach dem anderen bekommt, hat sie keine Zeit für Sperenzchen. Unser Heinrich hat eine gesellschaftliche Eroberung gemacht. Er ist auf seinem Pony ausgeritten und hat sich abwerfen lassen. Und wer hat ihm aufgeholfen? Niemand anderer als Baron von Freische. Sie haben sich lange über Amerika unterhalten und schon bald danach hat der Baron uns zum Café beehrt. Heinrich ist für die nächste Woche dort zum Mittagessen eingeladen. Was für ein Junge. Zu schade, dass sein Deutsch nicht besser ist. Aber alle sind von ihm entzückt. So gehen wir in unsere Zukunft, mein Freund. Vielleicht, um Teil großer Ereignisse zu werden, vielleicht, um nur unserem schlichten Familienglück zu folgen. Aber nie werden wir uns von der wahren Freundschaft abkehren, die du in so bewegenden Worten beschworen hast. Unsere Herzen fliegen dir über den weiten Ozean zu. Und wenn die Gläser gefüllt sind, trinken wir auf das Wohl von Onkel Max. Mit herzlichen Grüßen, dein Martin. Schulze Eisenstein Galleries, San Francisco, California, USA. San Francisco, den 18. Mai 1933. Herrn Martin Schulze, Schloss Ranzenburg, München, Deutschland. Lieber Martin, ich bin in großer Sorge durch die Presseberichte, mit denen wir aus deinem Vaterland überflutet werden. So wende ich mich natürlich an dich um Aufklärung, denn hier bekommt man nur widersprüchliche Geschichten zu hören. Ich bin sicher, die Dinge stehen nicht so schlimm, wie sie hier dargestellt werden. Ein furchtbares Pogrom, das ist die einhellige Meinung unserer amerikanischen Zeitung. Ich weiß, dein liberaler Geist und dein warmes Herz dulden nichts Verbrecherisches, und von dir werde ich die Wahrheit erfahren. Der Sohn von Aaron Silbermann ist gerade aus Berlin zurückgekehrt, und wie ich höre, ist er nur mit knapper Not davongekommen. Er behauptet, er hätte mit angesehen, wie Juden auf offener Straße zusammengeschlagen wurden, wie sie gezwungen wurden, literweise Rizinusöl zu trinken und daran qualvoll zugrunde gingen. Keine schönen Geschichten. Möglich, dass sie wahr sind, und möglich, wie du gesagt hast, dass das lediglich der brutale Abschaum einer großen Revolution ist. Doch leider, uns Juden sind solche traurigen Geschichten über die Jahrhunderte hinweg nur allzu vertraut. Und es ist kaum zu glauben, dass uns in der heutigen Zeit von einer so geachteten Kulturnation wie der Deutschen das alte Martyrium droht. Schreibe mir, mein Freund, und nimm mir die Sorge. Gisela hat Ende Juni ihre letzten Vorstellungen, ihr Stück ist nach großem Erfolg abgespielt. Sie schreibt, dass ihr in Wien eine neue Rolle angeboten worden ist und dann für den Herbst eine sehr schöne Rolle in Berlin. Dieses Angebot reizt sie besonders, aber ich habe ihr geschrieben, sie soll abwarten, bis sich die antijüdische Stimmung gelegt hat. Natürlich tritt sie unter einem anderen Namen auf, der nicht jüdisch klingt. Eisenstein geht für die Bühne sowieso nicht. Und so ist es nicht der Name, der sie verraten würde. Ihre Gesichtszüge, ihre lebhaften Gesten, ihre gefühlvolle Stimme erklären sie zur Jüdin, da kann sie sich nennen, wie sie will. Und wenn diese Stimmung tatsächlich vorherrscht, dann sollte sie gegenwärtig besser nicht nach Deutschland gehen. Verzeih mir diesen so kurzen und konfusen Brief, mein Freund, aber ich habe keine Ruhe, bis du mich über die Lage unterrichtet hast. Ich weiß, du wirst ganz unvoreingenommen schreiben. Bitte, tu es sofort. Dir und den Deinen bleibe ich in treuer Freundschaft verbunden und grüße dich herzlich. Dein Max. Deutsch-Völkische Bank und Handelsgesellschaft. München, den 9. Juli 1933. Mr. Max Eisenstein. Schulze Eisenstein Galleries, San Francisco, California, USA. Lieber Max, wie du siehst, schreibe ich dir auf einem Kopfbogen meiner Bank. Das ist leider notwendig, da ich dich um etwas ersuchen muss und die neue Briefzensur umgehen möchte, die äußerst streng ist. Wir müssen vorläufig aufhören, uns zu schreiben. Es ist mir unmöglich, weiterhin einen Schriftwechsel mit einem Juden zu unterhalten, zumal ich ein öffentliches Amt übernommen habe. Wenn du mir unbedingt etwas mitteilen musst, so füge es dem Bankwechsel bei, aber schreibe mir auf gar keinen Fall mehr nach Hause. Zu den rigorosen Maßnahmen, die dich so beunruhigen, kann ich nur sagen, sie haben mir anfangs auch nicht gefallen, aber ich habe inzwischen eingesehen, dass sie notwendig sind. Auch wenn das für den einen oder anderen schmerzlich sein mag. Die jüdische Rasse ist eine eiternde Wunde im Leibe eines jeden Volkes, das sie beherbergt. Dem einzelnen Juden bin ich nie mit Hass begegnet. Dich habe ich immer als einen Freund geschätzt. Aber du wirst auch wissen, dass ich aus ehrlichem Herzen spreche, wenn ich sage, dass ich dich nicht wegen deiner Rasse geliebt habe, sondern trotzdem. Es heißt jetzt, die Juden sind an allem schuld. Das ist nicht völlig aus der Luft gegriffen. Und das Misstrauen gegen sie hat nichts mit dem alten Aberglauben zu tun, der in ihnen die Mörder Christi sieht. Aber die Judenfrage ist nur eine Nebensache. Etwas viel Größeres bricht sich Bahn. Wenn ich sie dir nur zeigen könnte, dir plastisch vor Augen führen könnte. Die Wiedergeburt dieses neuen Deutschland unter unserem geliebten Führer. Die Welt kann nicht für immer da ein großes Volk in die Unterjochung niederzwingen. Geschlagen verharrten wir 14 Jahre lang mit gesenktem Haupt. Wir aßen das bittere Brot der Schande und tranken die dünne Wassersuppe der Armut. Aber jetzt sind wir freie Menschen. Wir steigen zu der uns gebührenden Macht empor und stehen mit hoch erhobenem Haupt vor den übrigen Völkern, wir reinigen unser Blut von den niederen Elementen, wir schreiten singend durch unsere Täler mit starken Muskeln, die sich nach neuer Arbeit sehen, und von den Bergen hallen die Stimmen von Wotan und Thor, den alten starken Göttern der germanischen Rasse. Aber nein, während ich dies schreibe, wird mir klar, so sehr ich auch angesichts dieser neuen Zeit vor Begeisterung lodere, du wirst nicht einsehen, wie notwendig all das für Deutschland ist. Du wirst nur sehen, dass einige deines eigenen Volkes Unannehmlichkeiten haben. Du wirst nicht einsehen, dass einige wenige leiden müssen, damit Millionen gerettet werden. Du wirst vor allem Jude sein und dein eigenes Volk bejammern. Das verstehe ich. Das liegt nun einmal in der semitischen Natur. Ihr klagt, aber ihr seid niemals tapfer genug, um euch zu wehren. Daher die Pogrome. Ich weiß, Max, dir wird das wehtun. Aber du musst die Wahrheit erkennen. Es gibt Bewegungen, die sind weitaus größer als die Menschen, die sie tragen. Ich meinerseits bin ein Teil dieser Bewegung. Heinrich ist Scharführer bei der Hitlerjugend, die von Baron von Freische geleitet wird. Sein hoher Rang bringt Glanz in unser Haus, denn er kommt oft zu Besuch, um Heinrich und Elsa zu sehen, die er sehr bewundert. Ich selbst stecke bis über beide Ohren in Arbeit. Elsa kümmert sich wenig um Politik, aber natürlich betet sie unseren geliebten Führer an. Sie wird in letzter Zeit rasch müde. Vielleicht kommen die Kinder zu schnell hintereinander. Wenn sie die Niederkunft erst einmal hinter sich hat, wird es leichter für sie werden. Ich bedauere sehr, Max, dass unser Briefwechsel so enden muss. Vielleicht können wir uns eines Tages auf einer höheren Verständigungsebene wieder begegnen. Ich verbleibe wie immer, dein Martin Schulze. Schulze Eisenstein Galleries, San Francisco, California, USA. San Francisco, den 1. August 1933. Herrn Martin Schulze. Überbracht durch J. Lederer, Schloss Ranzenburg, München, Deutschland. Martin, mein alter Freund, ich schicke diesen Brief mit Jimmy Lederer, der in Europa Ferien machen will und dabei auch durch München kommen wird. Dein letzter Brief hat mich zutiefst verstört. Er sieht dir sogar nicht ähnlich. Ich kann mir den Wortlaut nur mit deiner Furcht vor der Zensur erklären. Der Mann, den ich wie einen Bruder geliebt habe, dessen Herz immer Zuneigung und Freundschaft verströmte, kann doch unmöglich, und sei es auch nur passiv, an der brutalen Ermordung unschuldiger Menschen beteiligt sein. Ich hoffe und bete, dass ich recht habe, und darum schreibe mir keine langen Erklärungen, die dich in Gefahr bringen könnten, nur ein schlichtes Ja. Dieses Ja wird mir sagen, dass du notgedrungen ein Lippenbekenntnis abgelegt hast, aber im Herzen unverändert bist und dass ich mich nicht in dir getäuscht habe, wenn ich dich nach wie vor für einen Mann von edler und liberaler Gesinnung halte, einen Mann, für den Unrecht Unrecht bleibt, ganz gleichgültig, in wessen Namen es begangen wird. Die Zensur, die Verfolgung aller Männer mit liberalen Ansichten, die Bücherverbrennungen und die Entmündigung der Universitäten, schon das allein würde dich in Harnisch bringen, auch wenn keinem einzigen meiner Rasse, wie sie es nennen, in Deutschland ein Haar gekrümmt worden wäre. Du bist ein Liberaler, Martin. Du warst immer ein Mann von Weitsicht. Ich bin überzeugt, du lässt dir deine Vernunft nicht rauben von einer Volksbewegung, die so viel Übles an sich hat und mag sie noch so stark sein. Ich kann verstehen, warum die Deutschen Hitler zujubeln. Sie protestieren damit gegen die unwürdigen Bedingungen, die ihnen nach dem furchtbaren Krieg aufgezwungen wurden. Aber du, Martin, bist seit dem Krieg doch fast ein Amerikaner geworden. Ich weiß, da hat mir nicht mein Freund geschrieben. Das war nur die Stimme der Vorsicht und des Kalküls. Sehnsüchtig erwarte ich das eine Wort, das meinem Herzen Erleichterung bringen wird. Schreibe mir nur rasch dein Ja. Mit liebevollen Grüßen an euch alle, dein Max. Deutsch-Völkische Bank und Handelsgesellschaft, München, den 18. August 1933. Mr. Max Eisenstein, Schulze Eisenstein Galleries, San Francisco, California, USA. Lieber Max, habe deinen Brief erhalten. Das Wort lautet Nein. Du willst nicht wahrhaben, dass nicht alle Menschen nach deinem Muster geformt sind. Du heftest ihnen hübsche kleine Etiketten an, wie liberal, und erwartest von ihnen, dass sie sich dementsprechend verhalten. Aber du irrst dich. Ich soll also ein amerikanischer Liberaler sein? Nein. Ich bin ein deutscher Patriot. Ein Liberaler ist ein Mann, der nicht an die Tat glaubt. Er redet viel von den Menschenrechten, aber er redet nur. Er rührt gern die große Trommel für die Freiheit des Wortes, aber was ist das? Nichts anderes als die Freiheit, selbst keinen Finger krumm zu machen, aber alles, was von den tatkräftigen Männern getan wird, schlecht zu reden. Was ist so nichtig und unnütz wie der Liberale? Ich kenne ihn gut, denn ich bin selbst einer gewesen. Er verurteilt die untätige Regierung, weil sie keine Veränderungen herbeiführt. Aber sobald ein starker Mann an die Macht gelangt, sobald ein tatkräftiger Mann eine Veränderung vornimmt, was macht da dein Liberaler? Er ist dagegen. Für den Liberalen ist jede Veränderung von Übel. Er nennt das Weitsicht. Dabei ist es lediglich panische Angst davor, selbst etwas tun zu müssen. Er liebt Worte und hochtrabende Grundsätze, aber er ist von keinerlei Nutzen für die Männer, die die Welt zu dem machen, was sie ist. Diese Männer, die Tatmenschen, sind die einzig Wichtigen. Und hier in Deutschland ist ein Tatmensch an die Macht gelangt. Ein willensstarker Mann verändert jetzt die gesamte Lage. Das Schicksal eines ganzen Volkes hat sich innerhalb kürzester Zeit gewendet, weil ein Mann der Tat gekommen ist. Und ich habe mich ihm angeschlossen. Ich werde nicht nur von der Strömung mitgetragen, das sinnlose Leben, das nur hohles Geschwätz kannte, aber nicht den Dienst, die Leistung habe ich hinter mir gelassen. Ich setze mich mit ganzer Kraft für die neue Bewegung ein. Ich bin ein Mann, denn ich handle. Davor war ich nur ein Schwätzer. Ich stelle die Ziele unserer Bewegung nicht in Frage, das ist nämlich nicht nötig. Ich weiß, sie sind gut, denn sie geben uns neue Lebenskraft. Ein Volk lässt sich nicht mit so viel freudigem Eifer in die Verdammnis locken. Du sagst, wir verfolgen liberal denkende Menschen, wir verbrennen Bücher. Du solltest aus deiner antiquierten Rührseligkeit aufwachen. Verschont der Chirurg das Krebsgeschwür, weil er schneiden muss, um es zu entfernen? Wir sind grausam. Natürlich sind wir grausam. Wie eine jede Geburt roh und blutig ist, so auch diese unsere Wiedergeburt. Aber wir sind froh gestimmt. Deutschland tritt hoch erhobenen Hauptes vor die Völker der Welt. Es folgt seinem ruhmreichen Führer in den Sieg. Was kannst du davon wissen, der du nur Träumen nachhängst? Du hast nie einen Hitler erlebt. Er ist ein blankes Schwert. Er ist ein blendendes Licht, dabei warm wie die Sonne eines neuen Tages. Ich fordere dich hiermit noch einmal auf, mir nicht mehr zu schreiben. Zwischen uns findet sich nichts Verbindendes mehr, wie wir nun beide erkennen müssen. Martin Schulze. Eisenstein Galleries, San Francisco, California, USA. San Francisco, den 5. September 1933. Herrn Martin Schulze, CO, Deutsch-Völkische Bank und Handelsgesellschaft, München, Deutschland. Lieber Martin, anliegend sende ich dir deinen Scheck und die monatliche Abrechnung. Es ist leider unumgänglich, dass ich dir eine kurze Nachricht zukommen lasse. Gisela ist nach Berlin gegangen. Sie ist zu waghalsig. aber sie hat so lange auf ihren Erfolg gewartet, dass sie ihn unbedingt auskosten will und über meine Besorgnisse nur lacht. Sie wird am Königlichen Schauspielhaus auftreten. Du bist Parteimitglied und bekleidest ein öffentliches Amt, und so beschwöre ich dich, um unserer alten Freundschaft willen, ein Auge auf sie zu haben. Fahre nach Berlin, wenn du kannst, und ziehe Erkundigungen ein, ob sie in Gefahr ist. Du wirst mit Betrübnis bemerkt haben, dass ich mich gezwungen sah, deinen Namen aus den Firmennamen zu tilgen. Du weißt, welches hier unsere wichtigsten Kunden sind, und sie weigern sich inzwischen einer Firma mit einem deutschen Namen noch etwas abzukaufen. Zu deiner neuen Haltung kann ich mich nicht äußern. Aber du musst mich verstehen. Ich habe nicht erwartet, dass du dich schützend vor mein Volk stellen würdest, weil es mein Volk ist, sondern weil ich dich für einen Mann hielt, der die Gerechtigkeit liebte. Ich lege dir jedoch meine unbesonnene Gisela ans Herz. Das Kind macht sich nicht klar, welches Risiko sie eingeht. Ich werde nicht mehr schreiben. Lebe wohl, mein Freund Max. Eisenstein Galleries, San Francisco, California, USA. San Francisco, den 5. November 1933. Herrn Martin Schulze, CO Deutsch-Völkische Bank- und Handelsgesellschaft, München, Deutschland. Martin, ich schreibe dir noch einmal, denn ich kann nicht anders. Eine düstere Vorahnung hat von mir Besitz ergriffen. Als ich erfuhr, dass Gisela in Berlin war, schrieb ich ihr, und sie antwortete auch kurz. Die Proben liefen ausgezeichnet, sie stünde kurz vor der Premiere. Mein zweiter Brief sollte sie eher ermutigen als warnen, aber er hat sie offenbar gar nicht erreicht, denn ich erhielt ihn ungeöffnet zurück mit einem Stempel auf dem Umschlag, Empfänger unbekannt. Welch finstere Bedeutung diese Worte haben. Wie kann sie plötzlich unbekannt sein? Das hat gewiss zu bedeuten, dass ihr etwas zugestoßen ist. Die Behörden wissen ganz genau, was mit ihr ist, sagen diese aufgestempelten Buchstaben, aber ich darf es nicht erfahren. Sie ist in einer schwarzen Leere verschwunden und es ist zwecklos, sie zu suchen. All das sagen sie mir mit diesen zwei Worten. Empfänger unbekannt. Martin, muss ich dich überhaupt bitten, sie zu finden und ihr zu Hilfe zu kommen? Du kennst sie doch, ihre Anmut, ihre Schönheit, ihren Liebreiz. Du hast ihre Liebe besessen, die sie keinem anderen Mann geschenkt hat. Du brauchst mir nicht zu schreiben, wenn das für dich gefährlich ist. Ich weiß, dass ich dich gar nicht erst bitten muss, ihr zu Hilfe zu eilen. Es genügt vollkommen, wenn du erfährst, dass offenbar etwas passiert ist und dass sie in Gefahr schwebt. Ich gebe ihr Schicksal in deine Hände, denn ich bin machtlos. Max. Eisenstein Galleries, San Francisco, California, USA. San Francisco, den 23. November 1933. Herrn Martin Schulze, CO Deutsch-Völkische Bank- und Handelsgesellschaft, München, Deutschland. Martin, in meiner Verzweiflung wende ich mich an dich. Ich konnte nicht warten, bis noch ein Monat ins Land gegangen ist, also schicke ich dir einige Informationen zu deinen Einlagen in der Firma, denn vielleicht möchtest du darüber anders verfügen, und ich kann auf diese Weise meine flehentliche Bitte dem Bankschreiben beifügen. Es geht um Gisela. Seit zwei Monaten habe ich nichts mehr von ihr gehört, aber allmählich kommen mir Gerüchte zu Ohren. Geschichten gehen von Mund zu Mund, von einem jüdischen Mund zum anderen kommen sie langsam aus Deutschland herüber, und sie sind so grauenhaft, dass ich mir am liebsten die Ohren zuhalten würde. Aber das darf ich nicht. Ich muss wissen, was mit ihr geschehen ist. Ich muss Gewissheit haben. Sie trat eine Woche lang in Berlin auf, dann wurde sie auf offener Bühne von Rabauken im Publikum als Jüdin verhöhnt. Sie ist so eigensinnig, so tollkühn, das herrliche Kind. Sie gab ihnen das Wort zurück, schleuderte es ihnen ins Gesicht. Sie sagte ihnen voller Stolz, jawohl, ich bin Jüdin. Einige aus dem Publikum wollten sich auf sie stürzen. Sie rannte hinter die Bühne. Jemand muss ihr geholfen haben, denn obwohl eine ganze Meute hinter ihr her war, gelang es ihr zu entkommen und in einem Keller bei einer jüdischen Familie ein paar Tage lang Unterschlupf zu finden. Sie hat dann ihr Äußeres so stark verändert, wie sie nur konnte, und sich nach Süden auf den Weg gemacht, in der Hoffnung, zu Fuß nach Wien zu gelangen. Die Eisenbahn wagte sie nicht zu benutzen. Ihren Bekannten sagte sie, wenn es ihr gelingen würde, sich bis nach München zu Freunden dort durchzuschlagen, dann wäre sie in Sicherheit. So ist nun meine ganze Hoffnung, dass sie sich zu dir geflüchtet hat, denn in Wien ist sie bisher nicht angekommen. Gib mir Nachricht, Martin. Und wenn sie nicht bei dir eingetroffen ist, so ziehe unter der Hand Erkundigungen ein, wenn du kannst. Ich bin in größter Sorge. Ich quäle mich bei Tag und bei Nacht, sehe das arme, tapfere Mädchen vor mir, wie sie sich Meile um Meile im hereinbrechenden Winter durch Feindesland schleppt. Gebe Gott, dass du mir Tröstliches mitteilen kannst. Max. Deutsch-Völkische Bank und Handelsgesellschaft, München, den 8. Dezember 1933. Heil Hitler. Zu meinem Bedauern habe ich schlechte Nachrichten für dich. Deine Schwester ist tot. Unseligerweise war sie, wie du schon gesagt hast, eine sehr törichte Person. Vor nicht ganz einer Woche kam sie hierher und das mit der SA dicht auf den Fersen. Das Haus war zu dem Zeitpunkt in heller Aufregung. Elsa ist es seit der Geburt von unserem kleinen Adolf letzten Monat gar nicht gut gegangen. Der Arzt war gerade da, dazu zwei Krankenschwestern. Außerdem rannten die Dienstboten und die Kinder alle durcheinander. Zum Glück war ich an der Tür und machte ihr auf. Anfangs hielt ich sie für eine alte Frau, aber dann erkannte ich sie am Gesicht und da sah ich auch schon die SA-Männer durchs Parktor laufen. Ich überlegte fieberhaft, wo ich sie verstecken sollte. Es war so gut wie aussichtslos. Ich riskierte, verhaftet zu werden, weil ich eine Jüdin versteckt hielt und alles zu verlieren, was ich mir hier aufgebaut hatte. Zudem war ich mir meiner Pflicht als Deutscher bewusst. Sie hatte ihren jüdischen Körper auf der Bühne in unzüchtiger Weise vor unverdorbenen jungen deutschen Männern zur Schau gestellt. Ich hätte sie festhalten und den SA-Männern übergeben müssen, aber das konnte ich nicht. »Du wirst uns alle vernichten, Gisela«, sagte ich zu ihr. »Du musst fort. Lauf in den Park.« Sie sah mich an und lächelte. Sie war immer ein tapferes Mädchen und traf ihre eigene Entscheidung. »Ich möchte dir auf keinen Fall schaden, Martin«, sagte sie und lief die Treppe hinunter und über den Rasen auf eine Hecke zu. Aber sie war wohl erschöpft, denn sie rannte nicht sehr schnell und die SA-Männer sahen sie, bevor sie das Gebüsch erreichte. Ich konnte nichts machen. Ich ging ins Haus und nach ein paar Minuten hörte sie auf zu schreien. Am Morgen ließ ich dann ihren Leichnam zur Beerdigung ins Dorf bringen. Es war sehr dumm von ihr, nach Deutschland zu kommen. Arme kleine Gisela. Ich trauere mit dir, aber wie du siehst, konnte ich nichts für sie tun. Ich fordere dich hiermit nachdrücklich auf, mir nicht noch einmal zu schreiben. Alle Post, die hierher ins Haus kommt, wird jetzt zensiert und ich weiß nicht, wie lange es noch dauert, bis auch die Geschäftspost an die Bank geöffnet wird. Ich werde auch keine Geschäfte mehr mit Juden machen. Ausgenommen bleiben lediglich die fälligen Zahlungen. Es war meinem Ansehen durchaus nicht dienlich, dass eine Jüdin bei mir Zuflucht gesucht hat und weitere Vertraulichkeiten kann ich auf gar keinen Fall dulden. Wir gestalten hier ein neues Deutschland. Bald wird die Welt staunen, zu welchen Heldentaten unser Volk fähig ist, dank unseres ruhmreichen Führers Martin. Deutsche Reichspost, Telegramm aus San Francisco. Aufgenommen 02.01.34. Martin Schulze, Schloss Ranzenburg, München. Annehme deine Bedingungen, 12. November, Bilanz zeigt 13% Zuwachs. 2. Februar, vierfach zugesicherte Gesamtausstellung. 1. Mai, vorbereite Abreise nach Moskau. Falls unerwartete Marktöffnung, finanzielle Anweisungen abgeschickt, neue Adresse. Eisenstein. Eisenstein Galleries. San Francisco, California, USA. San Francisco, den 3. Januar 1934. Herrn Martin Schulze, Schloss Ranzenburg, München, Deutschland. Unser geliebter Martin, vergiss Omas Geburtstag nicht. Am 8. wird sie 64. Amerikanische Spender werden für deinen Bund junger deutscher Maler 1000 Pinsel zur Verfügung stellen. Mandelberg hat sich entschlossen, den Bund zu unterstützen. Du musst 11 Picasso-Kopien, 20x90, an Zweigstellen schicken, und zwar am 25., keinesfalls früher. Rote und blaue sollten vorherrschen. Wir können dir für diesen Geschäftsabschluss gegenwärtig $8,000 gewähren. Beginne neues Kontobuch 2. Unsere Gebete, geliebter Bruder, begleiten dich alle Tage. Eisenstein. Eisenstein Galleries. San Francisco, California, USA. San Francisco, den 17. Januar 1934. Herrn Martin Schulze, Schloss Ranzenburg, München, Deutschland. Martin, geliebter Bruder, gute Neuigkeiten. Unsere Aktien standen vor 5 Tagen bei 116. Die Fleschmanns haben weitere $10.000 vorgeschossen. Das wird dein Kontingent für den Bund junger Maler für einen Monat abdecken. Aber lass uns wissen, falls die Erfolgschancen steigen. Schweizer Miniaturen haben gerade Hochkonjunktur. Du musst den Markt beobachten und dich darauf einstellen, nach dem 1. Mai in Zürich zu sein, falls sich unerwartete Möglichkeiten ergeben. Onkel Salomon wird sich freuen, dich zu sehen, und ich weiß, du wirst dich ganz auf sein Urteil verlassen. Es herrscht eitel Sonnenschein, und für die nächsten 2 Monate ist die Unwettergefahr äußerst gering. Bereite deine Schüler auf folgende Kopien vor. Van Gogh 15x103, rot. Poussin 20x90, blau und gelb. Vermeer 11x33, rot und blau. Unsere Hoffnungen werden deine neuerlichen Bemühungen begleiten. Eisenstein. Eisenstein Galleries, San Francisco, California, USA. San Francisco, den 29. Januar 1934. Lieber Martin, dein letzter Brief wurde aus Versehen an die Geary Street, Number 457, Zimmer 4 zugestellt. Tante Reba sagt, richte Martin aus, er muss kürzer und klarer schreiben, damit seine Freunde alles verstehen können, was er mitteilt. Ich bin sicher, dass für dein Familientreffen am 15. alles gut vorbereitet ist. Nach diesen ausgiebigen Feiern wirst du müde sein und vielleicht deine Familie auf deine Reise nach Zürich mitnehmen wollen. Vor deiner Abreise sorge jedoch dafür, dass im Hinblick auf die Gesamtausstellung im Mai oder früher an die Zweigstellen vom Bund junger deutscher Maler folgende Kopien geliefert werden. Picasso 17x81, rot. Van Gogh 5x42, weiß. Rubens 15x204, blau und gelb. Unsere Gebete begleiten dich, Eisenstein. Schloss Ranzenburg, München, den 12. Februar 1934. Mr. Max Eisenstein, Eisenstein Galleries, San Francisco, California, USA. Max, mein alter Freund. Um Gottes Willen, Max. Weißt du überhaupt, was du da tust? Mir bleibt nichts anderes übrig, als den Versuch zu wagen, diesen Brief mit Hilfe eines Amerikaners, dem ich hier zufällig begegnet bin, hinauszuschmuggeln. Ich beschwöre dich. Flehentlich. Aus einer Verzweiflung heraus, die du gar nicht ermessen kannst. Dieses verrückte Telegramm. Diese Briefe, die du mir geschrieben hast. Ich werde vorgeladen, um Rechenschaft darüber abzulegen. Die Briefe sind mir gar nicht erst zugestellt worden, sondern ich werde aufs Revier bestellt und dann zeigt man mir die Briefe und fordert mich auf, den Geheimcode preiszugeben. Welchen Geheimcode? Und wie kannst du als langjähriger Freund mir das antun? Machst du dir nicht klar? Ahnst du denn nicht, dass du mich vernichtest? Dieses vollkommen wahnsinnige Geschreibsel hat schon jetzt für mich schreckliche Folgen. Man sagt mir glatt ins Gesicht, dass ich von meinem Amt zurücktreten muss. Heinrich ist von der Hitlerjugend ausgeschlossen worden, angeblich um seine Gesundheit zu schonen. Gott im Himmel, Max! Begreifst du nicht, was das bedeutet? Und Elsa, der ich von all dem nichts zu sagen wage, kommt ganz aufgelöst zu mir, weil kein einziger der hiesigen Würdenträger mir ihre Einladungen annimmt und Baron von Freische sie auf offener Straße schneidet? Ja doch, ja. Ich weiß, warum du so handelst, aber verstehst du denn nicht? Ich konnte nichts tun. Was hätte ich denn tun können? Jeder Versuch war zum Scheitern verurteilt. Ich flehe dich an, nicht um meinetwillen, sondern für Elsa und die Jungen. Bedenke, was es für Sie bedeutet, wenn ich abgeholt werde und Sie nicht wissen, ob ich noch lebe oder schon tot bin. Weißt du überhaupt, was es heißt, in ein Konzentrationslager gebracht zu werden? Wärst du dazu fähig, mich an die Wand zu stellen und das Gewehr auf mich zu richten? Ich flehe dich an, hör auf. Hör damit auf, solange noch nicht alles zu spät ist. Ich fürchte um mein Leben, Max. Um mein Leben. Bist wirklich du es, der mir das antut? Nein, das kannst du nicht sein. Ich habe dich doch immer wie einen Bruder geliebt, dich, meinen guten alten Maxel. Mein Gott, hast du denn kein Mitleid mit mir? Kennst du keine Gnade? Ich bitte dich inständig, Max, lass es gut sein. Hör damit auf. Solange für mich noch nicht alles verloren ist, aus tiefstem Herzen, in dem immer noch die alte Zuneigung wohnt, bitte ich dich darum. Martin. Eisenstein Galleries, San Francisco, California, USA. San Francisco, den 15. Februar 1934. Herrn Martin Schulze, Schloss Ranzenburg, München, Deutschland. Unser geliebter Martin, innerhalb von 18 Tagen sind hier 17,5 Zentimeter Regen gefallen, was für eine Jahreszeit. Eine Sendung von 1500 Pinseln für deine Maler müsste an diesem Wochenende bei der Berliner Zweigstelle eingehen. Das wird vor der großen Ausstellung genug Zeit zum Üben lassen. Amerikanische Spender werden bei allem Künstlerbedarf, der sich zur Verfügung stellen lässt, behilflich sein, aber du musst die endgültigen Dispositionen treffen. Wir sind zu wenig auf dem Laufenden und zu weit fort vom europäischen Markt und nur du bist in der Lage, das Ausmaß der Unterstützung einzuschätzen, die solch eine Präsentation in Deutschland hervorrufen wird. Bereite die folgenden zur Verteilung am 24. März vor: Rubens 12x77 blau, Giotto 1x317 grün und weiß, Poussin 20x90 rot und weiß. Der junge Blum ist am vorigen Freitag mit den genauen Picasso-Angaben abgereist. Er wird in Hamburg und Leipzig Ölbilder deponieren und sich dann zu deiner Verfügung halten. Ich wünsche dir viel Erfolg, Eisenstein. Eisenstein Galleries, San Francisco, California, USA. San Francisco, den 3. März 1934. Martin, geliebtes Bruderherz. Vetter Julius hat zwei Jungen von 9 Pfund. Die Familie ist glücklich. Wir sehen den Erfolg deiner kommenden Ausstellung bedeutender Maler als gesichert an. Die letzte Sendung der Ölgemälde hat sich aufgrund von Schwierigkeiten im internationalen Zahlungsverkehr verzögert, wird aber bei deinen Berliner Geschäftspartnern rechtzeitig eintreffen. Betrachte die Sammlung der Kopien als abgeschlossen. Die stärkste Unterstützung wird dir sicherlich von Picasso-Anhängern zuwachsen, aber vernachlässige keine der anderen Richtungen. Wir überlassen alle endgültigen Pläne deinem Ermessen, raten aber im Interesse einer insgesamt erfolgreichen Ausstellung dringend zu einem früheren Termin. Der Gott Moses stehe dir bei, Eisenstein. Letzter Briefumschlag. Absender: Eisenstein Galleries, San Francisco, California, USA. Amerikanischer Poststempel: San Francisco, California, 3. März 1934, 17 Uhr. Empfänger: Mr. Martin Schulze, Schloss Ranzenburg, München, Deutschland. Deutscher Poststempel: München, 18. März 1934. Vermerk: Empfänger unbekannt. Empfänger unbekannt von Cressman Taylor. Aus dem Amerikanischen von Heidi Zerning. Es sprachen Ulrich Mattis, Graham F. Valentine und Verena von Beer. Ton Dietmar Rützel, Schnitt Regine Schneider, Regieassistenz Marc Ginzler, Regie Ulrich Gerhardt. Produktion SWR 2001. Dramaturgie Ursula Ruppel.